Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop. Passend zur Republika in Ghana. Musik von Fokin Bois, einem Duo aus Accra. Fo-i-mi hieß der gerade gehörte Titel. Donald Trump, der würde schrecklich gerne eine Mauer bauen, die es verhindert, dass Mexikaner in die Vereinigten Staaten einwandern. Was der derzeitige amerikanische Präsident nicht verhindern kann, sind gute Filme von mexikanischen Regisseuren, die dann auch Oscars gewinnen. Nach Alejandro Iñárritu und Guillermo del Toro geht Alfonso Cuarón erneut ins Rennen. Für Gravity hat der gebürtige Mexikaner schon einen Oscar gewonnen. Nun hätte er gerne einen für seinen bislang persönlichsten Film Roma. Eine Netflix-Produktion, die der Streaming-Dienst extra vorab für eine kurze Zeit ins Kino schickte, um sie dann bei den Oscars einreichen zu können. Roma ist in Schwarz-Weiß gedreht und sehr persönlich. Hartwig Tegler stellt Roma vor. Immer wieder in Roma fragen wir uns, warum kann denn nicht mal einer die Hundescheiße in diesem engen Innenhof wettmachen? Im langen Vorspann sehen wir seine quadratischen Bodenkacheln, darauf das Putzwasser. Cleo wird den Kot wegspülen, aber in der nächsten Szene ist er wieder da. Cleo, das ist das indigene Haus- und Kindermädchen bei den Antonios und ihren vier Kindern. Liebevoll kümmert sie sich um sie. Cleo steht im Zentrum von Alfonso Cuarons Erinnerung an die eigene Kindheit in einer Mittelstandsfamilie im Stadtteil Roma in Mexiko-Stadt. Diese Erinnerung an die Anfänge der 1970er Jahre, die zum Film in magischen Schwarz-Weiß-Bildern wird, ist heil. Aber man denke an die Hundehaufen, gleichzeitig alles andere als heil. Der Pater Familias beispielsweise wird bald verschwunden sein, einfach so. Diese Zeit bildet außerdem eine Zäsur in der mexikanischen Gesellschaft. Hochschwanger gerät Cleo im Film in das berüchtigte Fronleichnam-Massaker von 1971, bei dem eine paramilitärische Gruppe protestierende Studenten ermordet. Ein Ereignis, wie Regisseur Alfonso Cuarón bemerkt, das eine Narbe im kollektiven Bewusstsein der mexikanischen Gesellschaft hinterlassen hat. Roma ist also ein Film über das Private, über den Alltag und gleichzeitig über die Gesellschaft. Und alles bündelt sich in der Figur des mixtekischen Hausmädchens Cleo. Roma ist auch ein Film über die Solidarität von Frauen, ihre Widerstandskraft. Am Ende verkauft Sophia, die Mutter der Familie, wie ihr Gatte, eine Akademikerin, das Ungetüm von einem Ford Galaxy, den sie, als ihr Mann sich davon gemacht hatte, beim Einparken in dem schlauchförmigen Innenhof, der mit den Hundehaufen eh schon zerschrottet hatte, und zu Cleo nur meinte, egal was sie sagen, wir Frauen stehen immer alleine da. Das neue Auto wird kleiner sein. Mit Cleo und den Kindern fährt Sophia eines Tages ein paar Tage ans Meer. Die Kinder gehen baden. Als zwei von ihnen es aus eigener Kraft nicht wieder an den Strand schaffen, läuft Cleo, die nicht schwimmen kann, ins Meer und rettet sie. Zurück auf dem Sand umarmen sich alle. Ein Bild, das wie eine Pietà wirkt, in dem Maria den vom Kreuz abgenommenen Jesus hält. Wie er sich für die Menschen ganz geopfert hatte, so erzählt uns Alfonso Cuarón, wie sich auch Cleo ganz für die anderen opfert. Sicher entwirft Cuarón so das Bild einer Heiligen, einer Madonna. Aber als Cleo da am Strand, umarmt von den anderen, anfing zu weinen, als sie schluchzt, sie hätte nicht gewollt, dass ihr Kind, das tot geboren wurde, auf die Welt kommt, da ist Cleo nicht die Heilige, sondern leidender Mensch. 80% der Szenen entstammen meiner Erinnerung, sagt Alfonso Cuarón. Wir haben in einem Haus gedreht, das die exakte Nachbildung des Hauses meiner Kindheit war. Die Familie in unserem Film ist identisch mit meiner Familie vor 40 Jahren. Und diese Geschichte dreht sich um eine Person, die ich am meisten liebe. Es ist ein faszinierender Sog und eine ungeheure Intensität, mit der die wunderbare indigene mexikanische Schauspielerin Yalitza Aparicio uns quasi hineinzieht in die Figur der Cleo und in den Kosmos dieses Films. Und mit ihr wird Alfonso Cuarón in Roma seinem Credo gerecht. You want to portray life, you know, and life in its different representations and forms. Das Leben nämlich darzustellen in all seinen Facetten. Die bekommen wir zu sehen. Das Schmutzige der Hundehaufen, das Brutale eines Massakers an Studenten, das Träumerische, wenn Cleo oben auf dem Dach des Hauses zusammen mit dem kleinen Jungen auf dem Rücken liegt. Und das Magische, wenn Cleo mit geschlossenen Augen auf einem staubigen Platz auf einem Bein steht. Natürlich beschönigt Erinnerung die eigene Vergangenheit. Die von Alfonso Cuarón macht da sicher keine Ausnahme. Doch erstaunlich ist, wie diese möglicherweise Verklärung sich in Roma mit der genauen Rückschau verbindet und zu einer komplexen Erzählung über einen Menschen wird.